Zum 99. Geburtstag der antijapanischen Heldin Kim Jong-su besuchten die Funktionärinnen und Mitglieder des Zentralvorstandes des Frauenbundes und in den Provinzen am 24. Dezember das Geburtshaus von Kim Jong-su in Haeryong. Sie legten an der Bronzestatue der antijapanischen Heldin Kim Jong-su am Fuße des Berges Osan-dok Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. An diesem Tag besichtigten sie die Oberschule Kim Gi-sung in Haeryong, den Lebensmittelverarbeitungsbetrieb Haeryong, die Koryo-Arznei-Fabrik Haeryong und die neuen modernen Wohnungen im Katastrophengebiet der Stadt Haeryong.